Friede, ja, versetzte er. Was so ein richtiger Feind ist, ein offener, meinetwegen noch so brutaler, den kann man auch lieben. Man kann ihn wenigstens achten. Und so hat es auch Christus gemeint. Aber dass wir die reinen Bestien, Menschen, die keine Liebe der Welt davon abbringen könnte, uns Seele und Leib zu vergiften, ans Herz schließen, das zu ertragen, ist Christus nicht im Traum eingefallen. Er tut es ja selbst nicht. Im Gegenteil, er haut zu, so fest er kann, und was er voller Empörung dem Gesindel ins Gesicht schleudert, atmet die Unversöhnlichkeit selbst. Das wäre mir ein netter Religionsstifter, zwischen dessen Taten und Lehren auch nur der geringste Gegensatz klaffte. Ist ja alles Humbug. Warum haben sich denn die Frommen nie danach gerichtet? Die am allerwenigsten. Sogar den anständigen Gegner verfolgen sie bis aufs Blut. Genau betrachtet, nur ihn. Vor dem abgefeindesten Gaunertum schließen sie die Augen. Die Bayerische Volkspartei weiß genau, dass wir ohne Hintergedanken die christlichen Grundlagen unserer Nation verfechten. Sie weiß aber auch, dass wir mit ihr, solange sie sich nicht ändert, wenig Umstände machen würden, überhaupt keine machen könnten. Und so hält sie es lieber mit dem Juden, weil sie hofft, mit seiner Hilfe an der Macht zu bleiben. Sie wird sich wundern. Der Jude benützt sie unter triefender Freundlichkeit und jagt sie mit Skorpionen zum Henker, bis er das Heft in der Hand hat. Ich stimmte ihm bei. Unausbleiblich. An uns würden sie diese fürchterliche Erfahrung nicht machen. Wir morden nicht, am allerwenigsten unser Eigenfleisch und Blut. Unserethalber könnten die Herren sogar wieder ans Ruder kommen, wenn der Saustall ausgemistet wäre und sie dann einsehen, wie recht wir hatten. Ums Regieren reißen wir uns nicht. Aber Deutschtum wollen wir, wahres Christentum wollen wir, Ordnung und Zucht wollen wir und wollen es so gefestet, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder nichts daran ändern könnten. Sie halten das nicht für möglich, sagte er, und deshalb unser Programm für Phrase, für die gleiche Phrase, mit der Sie selbst wissentlich hausieren gehen. Es ist aber möglich. Es ist sogar gewiss, wenn es auch nicht von heute auf morgen geht. Nur muss der Anfang gemacht werden. Noch nie und nirgends hat es einen wahrhaft sozialen Staat gegeben. Überall und immer neigte die Oberschicht weit mehr zu dem Grundsatz, was dein ist, ist mein, als zu dem, was mein ist, ist dein. Dass die Unterschicht jetzt voller Wut den nämlichen Fehler begeht, haben sich die Neunmalweisen selbst zuzuschreiben. Von beiden hat der Jude den Vorteil. Die einen besorgten seine Geschäfte, die anderen führten sie durch. Darum wenden wir uns gegen beide. Das Bonzentum fände bei uns ebenso sein Ende wie das Sklaventum. Das ist arische, das ist christliche Weltanschauung. In der uns angeborenen Vernunft wurzelt sie, früher unbewusst, seit Christus bewusst. Ich erwiderte, stimmt. Gegen links und rechts steht unsere Front. Und so kommt das eigentlich Seltsame, dass wir von zwei Richtungen abgewehrt werden, die sich gegenseitig selbst bekämpfen. Die Roten anschreien uns als Reaktionäre und den Reaktionären sind wir die Bolschewisten. Dort wie hier bläst der Jude zum Sturm auf uns. Die Unterschicht sieht ihn noch nicht und hasst uns deshalb aus Dummheit. Die Oberschicht sieht ihn, meint aber, sich seiner für ihre eigennützigen Zwecke bedienen zu können und fällt uns deshalb mehr aus Gewissenlosigkeit in den Rücken. Es gehört schon eine gute Portion Glauben dazu, hier nicht den Mut zu verlieren. Den haben wir Gott sei Dank zentnerweise, reckte er sich lachend auf. Kein Wort, das uns so aus dem Herzen gesprochen wäre, wie das »Fürchtet euch nicht«. Und das soll ein Jude gesagt haben, diese Kreatur der ewigen Angst, hirnverbrannt. Ich versetzte, die Fälschung liegt ja auf der Hand. Im Evangelium Johannes erklärt Christus der Samariterin, das Heil kommt von den Juden. Und im selben Evangelium ruft er nur ein paar Kapitel später den Juden zu, ihr seid nicht von Gott, betont dort sogar, dass zwar er die Wahrheit rede, Abraham das aber nicht getan habe. Nicht von Gott sein und den Teufel zum Vater haben, ist wohl so ziemlich das Gleiche. Und aus dieser Gegend soll Heil kommen? Ein Blinder bemerkt hier das nachträgliche Einschiebsel des bekannten Zauberkünstlers. Den gleichen Schwindel haben wir dort, wo es von Christus heißt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Kein Düttelchens und so weiter. Quatsch! Schritt und Tritt bricht er das Gesetz mit ausgesprochener Absicht. Sogar seinen Jüngern rät er so und so oft dazu. Er geht mit ihnen am Sabbat durch die Saat, was verboten ist. In der Synagoge isst er von den Schaubroten, die nur die Priester fressen dürfen, und lässt auch seine Begleiter davon kosten. Zur Übertretung der Speisegesetze fordert er öffentlich auf, weiß der Kuckuck ein sonderbares Erfüllen. Lauter Larifari, bloß dazu da, um uns an seine angestammte Ehrfurcht vor der jüdischen Afterreligion glauben zu lassen. Du berührst den Haupthebel der Juden zur Ablenkung von der angeborenen Gemeinheit ihrer Rasse, stippte er mich an die Brust. Ein Volk, das den Heiland hervorgebracht hat, muss ja das Auserwählte sein. Merkst du was, gemerkter Leser? Dabei waren die dummen Luder so dumm, dass sie neben ihren Fälschungen die offenkundigsten Widersprüche stehen ließen. Wäre die Welt nicht so arglos gewesen, hätte sie längst den Hokuspokus durchschauen müssen. Ich blinzelte, na, vielleicht waren sie doch die Klugen. Ich meine die Klugen, die klug genug waren, nicht klug zu sein. Denke an Luther. Die Juden haben Lust, all ihr Ding zweifelhaftig und nichts Gewisses zu machen, schreibt er. Ihre Taktik läuft stets auf Verwirrung hinaus. Der Streit um Christus war unausbleiblich. Und es ist ihnen lieber als der allgemeine Glaube an den Juden Christus. Dass die Theologen, namentlich die protestantischen, die Lügenlegende immer wieder heraushauen werden, dafür kennen sie ja ihre Pappenheimer. Eine saubere Theologie, das, sagte er. Christus einem Volk zuzuzählen, dessen Religionsbücher ihn unaufhörlich als Hurensohn, als das Tier der Unzucht, als den Gehängten, als den auf dem Dunkhaufen begrabenen toten Hund beschimpfen und in der Hoffnung schwelgen, er werde in der Hölle mit siedendem Kot gerichtet. Da greift man sich denn doch an den Kopf über dieses Übermaß psychologischer Kenntnisse. Kein Wunder, dass neulich Tübinger Theologiestudenten zu Ehren ihrer Kathederleuchte sich ernsthaft in hebräische Priester verkleideten und feierlichen Zuges Psalmen sangen. Die liberale Mecklenburgische Zeitung nennt das ein erhebendes Stück Vereinigung von Wissenschaft und Volkstum. Selbstverständlich. Ich brummte, selig sind die Einfältigen, denn sie werden Idioten genannt.